Sie streckte die Hand aus und ich gab ihr den Stock zurück. Normalerweise reicht es, sie einfach wegzuschubsen, und wenn das nicht reicht, kann man sie auch... Sie senkte den Stock und benutzte ihn wie einen Hockeyschläger. Wegflippen! Aber mit Schmackes, sonst funktioniert es nicht. Ich wollte sie fragen, ob sie den Stock schon einmal eingesetzt habe, entschied mich aber dagegen, weil ich mir die Antwort ausrechnen konnte. Wer schon mit zwei unsichtbaren Kindern spazieren fuhr, sah auch unsichtbare Schlangen. Das war sozusagen unvermeidbar. Ich begnügte mich mit der Antwort, ein solches Gerät sei bestimmt sehr praktisch. »Vor allem sehr notwendig«, sagte sie. Auf halber Treppe blieb Ellie stehen, klopfte sich an die Brust und holte mehrmals tief Luft. Auf einmal waren auch die roten Flecken auf der Wange wieder da. »Alles in Ordnung mit Ihnen?« »Ach, nur das übliche Herzrasen. Die alte Pumpe will nicht mehr so richtig. Ist aber nicht schlimm, ich habe Tabletten dagegen. Hätten Sie ein Glas Wasser für mich? Dann könnte ich gleich was einnehmen.« »Oder Milch? Zu Haferplätzchen passt nichts besser als Milch.« Vic, Sie verwöhnen uns. Irgendwann hatten wir die Treppe tatsächlich geschafft. Ächzend nahm sie am Küchentisch Platz. Ich goss uns zwei kleine Gläser Milch ein und schüttete ein halbes Dutzend Plätzchen auf einen Teller. Drei für sie, drei für mich, so meine Kalkulation. Am Ende aß ich vier. Sie waren wirklich sehr gut. Einmal stand sie auf und rief, »Jungs, ich sag's nicht nochmal, benehmt euch und esst ordentlich, keine Schweinerei, bitte!« »Das tun Sie schon nicht. Fühlen Sie sich jetzt besser?« »Ja, danke.« »Sie haben da etwas«, sagte ich und tippte mit dem Zeigefinger an meine Oberlippe. »Doch nicht einen Milchbart?« Sie kicherte, was irgendwie reizend war. Als ich ihr aus dem Spender eine Papierserviette reichte, fiel mir auf, wie genau sie meine Hand betrachtete. »Ihre Frau ist nicht mitgekommen, Vic?« Ich berührte den Ehering. »Nein, sie ist gestorben.« Sie riss die Augen auf. »Och, das tut mir leid. Doch nicht vor kurzem?« »Na ja, es ist noch nicht so lange her. Möchten Sie noch ein Plätzchen?« Was ihre Kinder anging, hatte diese Frau sicherlich einen Schaden. Auf allen anderen Gebieten jedoch schien ihre soziale Kompetenz intakt zu sein. Jedenfalls lenkte sie das Gespräch sofort wieder auf sicheres Terrain, indem sie sagte, »Gern, aber verraten Sie es nicht meinem Arzt.« Wir unterhielten uns noch eine Weile, allerdings nicht über Klapperschlangen, unsichtbare Kinder oder tote Ehefrauen. Sie redete über das Coronavirus und über die Politiker in Florida und wie die der Umwelt schadeten. Sie sagte, durch den Düngemitteleintrag ins Wasser sei der Bestand an Seekühen akut gefährdet und schlug mir einen Besuch im Moti Aquarium auf City Island vor. Dort in Sarasota könne ich noch welche sehen, wenn die zurzeit überhaupt geöffnet haben. Ich fragte sie, ob sie noch etwas Milch wolle, aber sie lehnte lächelnd ab und erhob sich etwas wackelig, stand dann aufrecht da und erklärte, ich muss die Jungs nach Hause bringen. Es ist eigentlich schon Schlafenszeit. Jake, Joe, wir gehen. Sie hielt kurz inne. Immer dasselbe mit den Banditen. Na, was habt ihr wieder angestellt? Und zu mir, sie waren in dem Zimmer am Ende des Flurs. Ich hoffe, sie haben nichts durcheinandergebracht. Bei dem Zimmer handelte es sich um Gregs Arbeitszimmer, wo ich am Abend oft las. Keine Angst, das haben sie schon nicht. Naja, kleine Jungs hinterlassen überall Chaos. Vielleicht lasse ich sie auf dem Rückweg den Kinderwagen schieben. Ich ermüde in letzter Zeit so leicht. Na, wie wär's, wollt ihr den Buggy schieben? Ich begleitete sie noch über die Treppe nach unten zur Garage, immer bereit, sie zu stützen, falls ihre Beine nicht mehr wollten, aber Milch und Plätzchen hatten ihr offenbar frische Energie verliehen. »Ich schiebe ihn nur an«, sagte sie zu den Zwillingen, als sie den Kinderwagen umdrehte. »Wir wollen doch nicht gegen Mr. Trentons Auto stoßen, oder?« »Ach was, nur zu«, sagte ich, »ist ein Mietwagen.« Worauf sie abermals kichern musste. »Also los, Kinder, längst Zeit für eure gute Nachtgeschichte.« Mit diesen Worten steuerte sie den Kinderwagen aus der Garage. Draußen erschienen die ersten Sterne am Himmel und es hatte sich merklich abgekühlt. Der Juli bescherte der Golfküste zwar unerträgliche Tagestemperaturen, aber die Abende waren angenehm mild. Was die Ruheständler, die nur in Florida überwinterten, eindeutig verpassten. Ich begleitete Ellie bis zum Briefkasten. »Ach, schauen Sie nur, jetzt sind Sie doch vorausgerannt.« Sie hob die Stimme. »Aber nicht zu weit, Jungs, und nehmt euch vor den Schlangen in Acht!« »Jetzt müssen Sie den Kinderwagen leider selbst schieben«, sagte ich. »Ja, sieht so aus«, sagte sie lächelnd, auch wenn ihre Augen dabei seltsam glanzlos blieben, so mein Eindruck. Vielleicht lag das auch nur am Dämmerlicht. »Sie denken wahrscheinlich, ich hätte eine Schraube locker«, sagte sie.